Hallo, kann mich jemand hören? Was ich zu sagen habe, ist doch schnell gesagt. Ich will auch gar nicht lange stören. Oh, Verzeihung, habe ich das schon gesagt? Scheiße, ist ja keiner da. Red schon wieder mit mir selbst. Gestern lag ich deinen Namen und du hast gesagt, dass du mir nicht verlässt. Immer noch allein, schon mein ganzes Leben lang. Ich war immer auf der Suche und ich fang nicht nochmal an. Ich bin immer noch allein, schon mein ganzes Leben lang. Ich war immer auf der Suche und ich fang nicht nochmal an. Geben mir nichts und ich geb ihnen nichts zurück. Ich hab das lange nicht erkannt, doch nun weiß ich's endlich, ja zum Glück. Scheiße, ist ja keiner da, bin schon wieder mit mir selbst. Gestern lag ich deinen Namen und du hast gesagt, dass du mich nicht verlässt. Ich bin immer noch allein, schon mein ganzes Leben lang. Ich war immer auf der Suche und ich fang nicht nochmal an. Ich bin immer noch allein, schon mein ganzes Leben lang. Ich war immer auf der Suche und ich fang nicht nochmal an. Ich fang nicht nochmal an. Ich bin immer noch allein, schon mein ganzes Leben lang. Ich war immer auf der Suche und ich fang nicht nochmal an. Und ich fang nicht nochmal an.